Denn nicht mit viel Gewinn. Egoismus liegt im Blut. Nur ein Vorteil findest du gut. Falsche Freunde haben mich belogen. Falsche Freunde haben mich betrogen. Falsche Freunde, ich hab ihnen vertraut. Diese Schweine, sie haben mich beklaut. Mich beklaut, mich beklaut. Sie haben mich beklaut. Heute stehe ich, will ich nicht mehr sehen. Ich will mit dir nicht auf der Straße stehen. Du bist ein Arschloch, ein mieses Schwein. Ich dreh dir mein Schiffel in die Eier rein. Falsche Freunde haben mich belogen. Falsche Freunde haben mich betrogen. Falsche Freunde, ich hab ihnen vertraut. Diese Schweine sind